Ach, was würde ich denn dafür geben? Nie zuvor hat Glück an mich gedacht. Ein Leben, denn das, was ich habe, ist kein Leben. Eine Chance müsste es doch geben, auf das Glück, das nur für mich gemacht. Die Hoffnung, etwas, was mir hilft, nicht aufzugeben. Die Wahl.